So, meine Lieben, ihr Fernsehzuschauer, ihr Fernsehleute, ich begrüße euch jetzt auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio ein bisschen schon angefangen. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über alle möglichen und alle unmöglichen Themen, das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, 0180 5678 110. Mailen könnt ihr auch. Die ganz modernen Mailen, 1live@wdr.de. Übrigens könnt ihr uns über diese Telefonnummer auch aus dem Ausland erreichen, ohne Mehrkosten. Und das Gespräch dann hier in der Sendung ist dann ja sowieso ganz kostenfrei für euch. Diese Kosten übernehmen wir. Es geht weiter mit Erika. Und Erika ist 56 Jahre. Juhu! Ja. Ja. Ja. Erika sitzt schweigend am Telefon. Ja, und ich gucke zu, wie du aussiehst und welche Miene du zu meinem Spielchen machst hier. Zu deinem Spielchen? Nein, ist kein Spielchen. Gestern war das Thema dran, ich habe dich zufällig mal gesehen in der Nacht. Ja. Ja, weil mein Katerchen rein wollte und raus wollte und er wusste nicht, was er wollte. Aber gestern war das Thema Impotenz. Ja, genau. Und nicht, ich habe dich zufällig mal gesehen. Und da tun mir die Männer so sehr leid. Ja, ne? Ich frage mich, warum die sich so stressen. Ja. Wie viele Frauen sind alleine? Die rennen auch nicht auf der Straße rum, um sich irgendjemanden zu suchen. Die sind mit sich klar. Und wenn man einen Mann ganz zufrieden lässt, bis er selber merkt, dass ihm etwas fehlt, ja, dann geht er vielleicht alleine los. Und bei mir würde so ein Mann ganz sicher gesund werden. Und wenn er gesund wäre, würde ich ihm freien Lauf geben, da hätte er das schönste und schickste Weibchen sich holen können. Also noch sprichst du so ein bisschen in Rätsel. Ja. Interpretiere ich daraus, dass du einen Mann, einen impotenten Mann suchst? Mal ja, ganz das klar. Hatte ich gestern am Telefon gesagt. Erika ja, sucht einen impotenten Mann. Da hatte ich schon mal eine Annonce aufgegeben. Ist nein. Eine ganze große Weile her. Wie war der Text der Annonce? Ach Gottchen. Suche impotenten Mann, handwerklich begabt und so weiter. Also nicht anlehnen. Also nicht imposanten Mann, sondern impotenten Mann. Ja, abgekürzt. Vielleicht haben die gemeint, ja, imposanten, da hast du vielleicht recht. Jetzt sag mir doch bitte mal. Ja, das war vielleicht der Fehler. Erika, warum suchst du einen impotenten Mann? Ja. Welche Frau sucht einen impotenten Mann? Ja, weil es so viele gibt. Wie, ja gut, aber was willst du mit dem anfangen? Wieso? Was will ich mit dem anfangen? Was fangen wir alleine an? Ich mach mit mir nichts. Also du bist gar nicht scharf darauf, wenn du mit einem Mann zusammen bist, mit dem auch in die Kiste zu gehen. Weißt du, wie viel Zeit man damit versäumt? So ein Trüllein? Du sagst versäumen zum ja, Sex? Ja. Wie bist du denn drauf? Ja, weil die... Wieso? Naja. Weil die immer meinen, die müssten da irgendwas tun. Und dann werden die davon so krank. Warum sind so viele Männer krank? Was hast du für Erfahrungen? Hast du schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht? Muss ich jetzt mal fast ernst fragen. Nein, nein. Ich also, hatte einen Mann, der war ganz lieb, aber wir waren zum Glück zu jung und zu dumm. Ja. Und da habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Was man jetzt alles so im Fernsehen mitbekommt, ich habe jetzt schon Enkelchen, die werden erwachsen. Ja, also das Thema Sex ist bei dir gar kein Thema mehr. Nö. War noch nie eigentlich. Nein, ich wollte meinem Mann... Nein, danach, warum auch? Das ist ja völlig langweilig. Ich wollte meinem Mann so nahe sein, wie es ging. Ja. Und es war dann der Fall. Wir haben ja drei Kinder zusammen. Ja, dann habt ihr irgendwas ja gemacht miteinander auch. Ja, ich habe natürlich. Ne, also jetzt ja, ist... Na gut, das aber ist... Aber ich muss sagen, ich hatte so eine Herzwallung, wenn der Brief kam, als er bei der Armee war, 4 Jahre lang. Wir ja, haben uns mit 14 Jahren kennengelernt. Ja. Mit 18 Jahren erst einmal wieder gesehen. Ich bekam jeden Tag einen Brief. Aber nachher die direkte Sache... Da war das nicht so. Also da. Wie, da war es nicht so? Nein. Die direkte Sache, also wenn ihr miteinander, wir müssen jetzt mal Klartext reden. Ja. Wenn ihr miteinander im Bett wart und ja, habt Sex gehabt, war es dann nicht war so. Ich war glücklich, dass wir uns überhaupt angefasst haben und so. Und dass wir uns so nahe kamen, wie es mir ging. Dass es noch näher ging, das erfahre ich ja jetzt erst in meinem hohen Alter, kann man ja sagen. Also es ist schon ein bisschen... Sendung. Es ist... ja, wir sind sehr aufklärend. Ne? Aber ich Erika, ich muss, lass uns nicht über die Vergangenheit reden. Nein. Lass uns über die aktuelle Situation ja, reden. Also du suchst einen impotenten Mann. Ja. Du hast eine Anzeige aufgegeben. Ja. Wer hat sich denn dann auf die Anzeige gemeldet? Ja, ein schöner Sigi. Ein schöner Sigi? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Der kam hierher. Und der war ich wohne oben, als er die Treppe hochkam. Da wusste ich schon, keiner ist so vollkommen. Weißt du? Ja. War der schöne Sigi denn wirklich impotent? Ach Quatsch, der wollte mich hier gleich mal überzeugen, dass es andersrum muss. Das heißt also, der war nach einer Viertelstunde wieder raus. Hat sich denn überhaupt ein impotenter Mann gemeldet? Ach wo? Nein. Alles andere. Die haben es nicht verstanden. Welches Wort hast du genannt? Imposant. Imposant. So haben die das verstanden. Imp stand ja auch in der Anhörung. Ach, du hast das abgekürzt. Nur IMP. IMP. Ja, wer soll das verstehen? Ja, siehst. Würde ich auch nicht verstehen. Wenn ich lesen würde, eine attraktive Frau im besten Alter von 56 Jahren, würde ich auch denken, die sucht doch keinen impotenten Mann. Ja, da war ich ja nur erst 52. Naja, das ist doch umso schlimmer. Ja. Also, die ganze Aktion hat nicht geklappt. Frage ich dich. Dann habe ich einen ganz lieben Herrn dabei. Ja? Der ist mittlerweile 97. Schreibt mir immer schöne Briefchen mit Gott, was für schöne Dinger. Oh, Grünkäferchen sind drauf. Ja. Ganz toll. Und er ist auch wirklich ein ganz toller Mensch, habe ich kennengelernt. Also mit dem hast du jetzt so ein bisschen Kontakt und da hast du keine Sorge, dass der noch was von dir will, sexmäßig? Oh, das auch nicht. Das auch nicht. Das wird doch noch losgehen. Also Erika, ich kann ja mal den Vorschlag machen, falls sich heute Abend ein impotenter Mann, liebe Herr, nicht ein imposanter Mann, ein impotenter Mann hier bei uns meldet, der gerne... Der imposant muss er auch sein. Imposant muss er natürlich auch sein, aber auch impotent, ne? Ja. Der gerne Kontakt mit Erika hätte, ja, dann würden wir glatt den Kontakt herstellen. Und er hätte hier total Ruhe. Aber er, nochmal ganz... Aber wir würden schwimmen gehen, segeln gehen. Und kuscheln, mehr nicht, ne? Radfahren. Kuscheln ist drin bei dir? Da wird nichts verboten. Kuscheln ist drin. Er kann tun und lassen, was er möchte. Ja, wir haben auch eine Gärtnerei, meine Zwillingsschwester und ich. Ja, wunderbar. Und die kommt hier immer zu mir rüber und quart, weil ihr Mann ihr nichts tut. Und dann mache ich sie aus. Also ich bin ja ganz gespannt, ob ein Mann sich wagt, sich hier zu melden und vielleicht signalisiert, dass er mit dir in Kontakt kommt. Hier gibt es so viel zu tun. Wir haben so viel Getier und so viel Hof und Garten. Liebe Erika, schreckt die Männer nicht ab. Wir warten jetzt ganz einfach mal ab. Okay. Ja, ich möchte keinen, der hier arbeiten soll. Nein, natürlich nicht. Du bleibst jetzt mal vorm Fernseher, ne? Und harrst der Dinge, die hier kommen. Soll okay? ich auflegen? Du kannst auflegen, ja. Tschüss, Erika. Ciao. Ihr seid süß. Ja, du auch. Tschüss. Ich freue mich richtig. Tschüss. Beruhig. Ach, jetzt habe ich sie weggedrückt. Tut mir leid. Es war nur aber auch alles gesagt. Erika sucht einen impotenten Mann. Höchstens zum Kuscheln. Telefonnummer 0180 5678 111, wenn ihr mich erreichen wollt. So, Walter hat mich erreicht und Walter ist 50. Walter. Hallo, ich bin da. Ja. Hallo, Domian. Also folgendes, ich war gestern dran an der Schleife, ja, aber da habt ihr ein bisschen zu lang mit euren Doktor geplaudert und da bin ich natürlich dann jetzt in die Endrunde gekommen. Umso besser. Also auch zum Thema Impotenz. Es geht um die Impotenz. Ja. Es ist folgendes, ich bin jetzt genau gesagt, ich bin 56. Ich habe einen Freund seit 23 Jahren dieses Jahr. Mhm. Meine Impotenz ist medikamentös, schon seit etlichen Jahren. Mhm. Und mir tut der junge Kerl mit 30 Jahren, der Diabetiker, der gestern da war, sehr leid, weil das ist etwas, was unsere lieben Ärzte uns nie sagen, dass sie, wenn sie uns, und meine medikamentöse Situation ist das, ich habe halt ein bisschen hohen Blutdruck und du weißt, wenn man Blutdruck senkende Mittel nimmt und also so weiter. Aufgrund der Mittel, die du nehmen musst, bist du seit einigen Jahren impotent. Und genau. Und du hast einen Freund, du bist also schwul. Jawohl. Ja. Wie sieht denn das denn in eurer, wie alt ist dein Freund? Der ist um 10 Jahre jünger. 10 Jahre jünger. Wie sieht denn das denn in eurer Beziehung aus? Ist dein Freund? Wir haben eigentlich eine ganz tolle Beziehung. Wir sprechen auch über so etwas und man nimmt das auch dahin. Und ich habe eins jetzt, und jetzt muss ich Folgendes auch sagen, die Geilheit ist nicht weg. Also das ist, die ist immer da. Aber die Null steht halt nicht, weil es, wie gesagt, medikamentös nicht hinhaut. Sagtest du gerade, die Nudel steht nicht? Jawohl, das ist die feinere Art von Schwanz. Das ist die feine Art, natürlich, ja. Also wie konnte ich auch nachfragen? Ja. Also im Kopf geht die Post ist nach wie vor bei dir ab. Fantastisch. Und ich möchte auch sagen, ich spiele mich auch mit meinen Halbsteifen, wie man so schön sagt, ja. Ja. Oder was da halt so über ist. Und man kann kuscheln und man kann alles Mögliche. Denn du weißt aus der SM-Szene garantiert, dass dort nicht der harte Schwanz dort gefragt ist, ja, sondern das im Kopf abgeht. Kommst du denn aus der SM-Szene? Nein, ich komme nicht. Ja. Ich bin ein Softie eigentlich. Heißt das denn das, was du mir jetzt gerade erzählst, dass du im Prinzip dich ganz gut arrangiert hast mit deiner Impotenz? Jawohl, ich habe mich arrangiert. Ich habe das hingebracht. Hast du denn auch schon so diverse Mittel ausprobiert, was wir gestern gehört haben, diese Injektionen? Nein, mache ich gar nicht. Hast du gar nicht? Mache ich gar nicht. Ich bin gegen diese Krücken, diese seelischen Krücken sind ja das eigentlich. Mhm. für jeden Einzelnen. Hast du denn mit deinem Arzt schon gesprochen, ob für dich... Ach, mit denen habe ich gesprochen. Nein, lass mich ausreden. Ich will was Gezieltes fragen. Ob du mit deinem Arzt gesprochen hast, dass du vielleicht, dass Viagra etwas für dich ist? Das könnte etwas sein, aber ich würde es nicht wahrscheinlich nicht nehmen, wenn denn diese, sagen wir, die Herzmittel, die dabei sind, das Risiko zu groß wäre. Musst du natürlich mit deinem Arzt unbedingt natürlich absprechen. Natürlich muss man das absprechen. Ja, unbedingt. Aber ich habe jetzt gleich noch eins drauf. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Arzt und habe ihm gesagt, du, pass auf, du hast mir da verschrieben, dieses und jenes und das und das. Ja. Und das produziert natürlich eine Impotenz. Mhm. Und da hat er gesagt, du, das hat mir keiner noch erzählt. Mhm. Das heißt, die Männer, die in gewissem Alter, ab 40, irgendwelche medikamentöse Behandlungen haben. Mhm. Und die, du weißt, der Waschzettel an jeder Packung ist so lang, da ist oben nur noch ein Stückchen und unten... Also du meinst letztendlich, dass man sich da gut informieren sollte und auch mit dem man Arzt drüber reden sollte. Man soll drüber reden. Also die Quintessenz unseres Gesprächs jetzt ist, das ist ja eigentlich ganz erfreulich, dass du zwar darunter leidest, aber dennoch gut damit zurande kommst und dass es für euer Sexualleben, für dich und deinen Freund gar keine so großen Probleme darstellt. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich wünsche, dass das so bleibt, Mensch. Ich habe mir, darf ich dir etwas sagen, ich krieg meinen Orgasmus auch, ja? Hast du auch einen Erguss? Natürlich kommt das Ding. Also der August, aber nur das Ding steht halt nicht. Also du hast in der 1. Du hast den Erguss auch, wenn der Penis abgeschlafft ist. Genau, ja. Man kann es. Ja. Man muss nur den Mut nicht verlieren, dass man da sagt, jetzt wurschtelt man damit herum. Ja. Und die Dame, die vorher angerufen hat, finde ich toll, denn es ist so, eine Partnerschaft, ob männlich oder weiblich, beruht meistens auf Gegenseitigkeit. Und wenn man damit spricht, es muss doch nicht immer das sein, dass man da den Schwanz wo reinstecken muss. Unbedingt nicht, natürlich nicht. Es ist Walter, weißt du, was wir jetzt machen? Wir verabschieden uns jetzt. Ich fand es interessant, mit dir geredet zu haben. Und auf jeden Fall eine interessante Information haben wir jetzt mitbekommen, dass es möglich ist, einen Orgasmus zu haben und zu ejakulieren. Das finde ich interessant. Ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute weiterhin. Ich danke schön. Tschüss, und Walter. Ich wünsche den Leuten alles Gute noch, gell? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich 22-jährig Martin. Guten Morgen. Guten Morgen, Amina. Ich bin ziemlich fertig. Was ist denn geschehen? Es ging um das Zugunglück heute. Ja. Und zwar vermute ich, dass meine Freundin in den Zug war. Mhm. Wie kommst du auf die Vermutung? Weil nämlich heute Morgen hat ein Kumpel von mir sie zum Bahnhof gebracht und sie muss beruflich nach Hamburg oder musste zumindest beruflich nach und Hamburg. Sie ist vorher eingestiegen? Ja, ich weiß nicht jetzt genau, ob das dieser Zug war, aber ich hatte da auch bei dieser Hotline angerufen, hier in Hannover. Ja. Und die haben mich vertrösten können und die wissen auch noch nichts Konkretes. Mhm. Hast du denn mit der Familie Kontakt aufgenommen, deiner Freundin? Nein, ich habe die Nummer von meinen Eltern, von ihren Eltern nicht. Gibt es denn sonst irgendjemanden, also wo sie wollte wohin fahren? Sie wollte nach Hamburg, weil sie ist dort beruflich für eine Woche und sie hat sich auch bisher noch nicht gemeldet und deswegen macht man sich auch Sorgen. Mhm. Und jetzt habe ich... Hast du denn eine Möglichkeit, in Hamburg irgendwo anzurufen? Sie hatte gesagt, sobald sie in Hamburg ist, wollte sie sich melden. Wo wollte sie denn da wohnen? Im Hotel. Du weißt doch nicht, in welchem Hotel. Nein. Mhm. Sie hatte nur gesagt, sobald sie in Hamburg ist, wollte sie sich melden. Und das hat sie bis jetzt noch nicht getan. Und hoffe ich, dass sie nicht unter den Opfern halt auch ist oder unter den Verletzten. Und ich weiß ja nicht, wie das mit den Verletzten ist, was genau mit ihnen geschehen worden ist. Also man hat mich, also ich habe da bei der Hotline angerufen und hat mich vertröstet. Und man hat mir auch angeboten gehabt, nach Eschede zu fahren, aber ich bin nicht begravisiert, das ist das Problem, deswegen bin ich auch zu Hause. Und das einzige Möglichkeit hat man mir gesagt, dass ich morgen zur MHH soll. Und Wohin sollst du? Zu MHH Hannover, Medizinische Hochschule. Mhm. Da werden die ganzen Toten, davor habe ich ja Angst halt auch. Ne? Jetzt muss ich dich nochmal fragen, ich habe gerade das nicht richtig mitgekommen, wie ist jetzt deine Verbindung zu den Eltern? Also ich habe die Nummer von den Eltern nicht. Ich habe schon überall nachgeguckt, ob ich die irgendwo finde. Aber kennst du die Eltern denn? Ja, klar kenne ich die, aber ich bin auch im Moment ein bisschen fertig. Aber hast du denn schon ganz normal die Auskunft angerufen? Ja, habe ich, aber ich wusste auch nicht, dass das eine Geheimnummer ist. Das ist alles scheiße irgendwie. Also die Eltern haben eine Geheimnummer? Ja, und die weiß ich ja nicht. Gibt es denn keine anderen gemeinsamen Bekannten, die du erreichen könntest und die wiederum die Adresse oder die Telefonnummer von den Eltern haben? Nee, das Problem ist ja, ich kenne dann, sie ist ja die Einzige, die ich in Hannover hier kenne, weil ich bin erst nach Hannover gezogen. Wir waren aber schon anderthalb Jahre lang zusammen und so gemeinsame Freunde und Bekannte haben wir nicht. Mhm. Das ist halt der Nachteil. Also es gibt wirklich definitiv niemanden, den du sonst anrufen könntest? Ich habe schon versucht bei Kollegen und, aber die konnten mir offensichtlich keine genaue Auskunft geben. Sie wollte in Hamburg arbeiten? Ja, eine ganze Woche lang, weil sie ist dort beruflich und ich hoffe, dass sie... Was macht sie denn in Hannover, wenn sie in Hannover... Sie wohnt in Hannover. Ja, was macht sie da? Sie wohnt in Hannover und da sie ist irgendwie, das war so ein Austausch irgendwie, weil sie ist Arzthelferin. Und ja. Sie arbeitet auch in Hannover? Ja, arbeitet in Hannover, genau. Und jetzt ging es um irgendeinen Austausch. Und ja, aber dann kannst du doch den Arzt, bei dem sie in Hannover arbeitet, den kannst du doch morgen früh anrufen. Der weiß doch dann auch, wohin sie nach Hamburg gehen wollte. Ja, aber es ist halt der Nachteil, diese Ungewissheit, die haben wir. Man hat es erfahren, ich habe es sogar ziemlich spät erfahren. Mhm. Das ist halt die Ungewissheit. Das musst du natürlich die ganze Nacht halt... Also ich habe hier den Fernseher die ganze Nacht an und bin nur am Rumschalten, ob ich irgendwas Neues erfahre. Mhm. Hattet ihr denn so vereinbart, dass sie sich direkt, wenn sie in Hamburg ankommt, dass sie sich bei dir meldet heute ja, Abend? Ja, kann sein, dass sie auch in Hannover angekommen ist. Und da sind ja auch, ich habe den Fernseher voll, da sind auch Überlebende, also nicht Verletzte angekommen. Und aber ich weiß nicht, was mit denen los ist. Man kommt ja auch noch nicht mal an die Bahn. Ich kann keine genaue Auskunft geben. Ist klar, aber meine Frage war, ihr hattet eigentlich vereinbart, dass sie sich heute anmeldet bei dir? Sobald, ja. Sobald sie angekommen ist, dass sie sich noch meldet. Also ist die Tatsache, dass sie sich nicht gemeldet hat, jetzt schon ein Warnsignal, ne? Dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Das macht mir auch Angst. Vor allem, sie hatte gesagt, sie wollte mich abends anrufen, wenn ich auch zu Hause bin. Und ich habe das dann in den Nachrichten gehört. Und dann habe ich die ganze Zeit auf den Anruf gewartet. Und da hat sie noch nichts getan. Also Martin, das alles heißt noch nichts. Es kann ja noch alles gut gegangen sein. Ja, ich hoffe es. Ja. Kann ja sein, dass sie irgendwie heute Abend doch keine Möglichkeit mehr hatte, dich zu erreichen. Selbst wenn sie in dem Zug war, kann es ja sein, dass sie auch unter den Lebenden ist. Und, ja, das hoffe ich auch. Wer weiß, ich weiß gar nicht, was mit den Leuten passiert. Die werden wahrscheinlich im Moment auch noch psychologisch betreut. Ja, das wird wohl sein. Aber trotzdem, mein Gott, irgendwie muss sie doch versuchen, auch dann, wenn sie doch unter... Ich weiß ja nicht, klar, vielleicht steht sie unter Schock, genauso wie ich, aber... Also ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall morgen früh, sobald es geht, wieder diese Hotline da anrufen von der Bundesbahn, von der Bahn. Und auf jeden Fall auch den Arzt, bei dem sie arbeitet in Hannover. Der muss ja irgendwelche Informationen haben. Ja, ich meine, da kommt man auch im Moment nicht selber drauf, ne, dass man halt nochmal beim Arzt nachfragen kann. Ne? Mhm. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt für heute Nacht die Hände gebunden und das ist eine schlimme Situation, das ist mir schon klar. Lieber Martin, also es besteht ja durchaus Hoffnung, dass es alles noch gut gegangen ist. Ne? Ja, hoffe ich. Ja. Ich möchte gerne, dass du jetzt gleich noch ein wenig mit meiner Psychologin sprichst. Das ist Elke. Und das Verfahren, vielleicht kennst du das ja, du legst jetzt gleich auf den Telefonhörer und Elke ruft dich sofort dann an. Mhm. Ja? Alles klar. Lieber Martin, hoffen wir ganz, ganz, ganz fest alle, dass deine Freundin nicht dazugehört zu den Opfern des Unglückes. Ja, danke. Ja, leg mal auf und du wirst gleich angerufen. Okay. Tschüss, Martin. Ciao. Jetzt begrüße ich den Hagen und Hagen ist 24 Jahre alt. Ja, guten Abend. Ja, hallo Hagen. Also es geht bei mir auch um das Zugunglück von Celle. Ja. Ich habe bei dem Zugunglück heute meine Eltern verloren. Ja. Wann hast du das erfahren? Na, um 19 Uhr, da stand die Polizei von Celle bei mir vor der Tür. Und der musste mit nach Celle fahren, ins Kreiskrankenhaus zur Identifizierung. Du musstest mitfahren? Ja. Auf welchem Weg waren deine Eltern? Wohin wollten sie fahren? Nach Hause. Die waren bei mir auf Besuch und sind wieder nach Hause gefahren. Wie schwer waren deine Eltern verletzt oder entstellt? Also das konnte man mir da nicht sagen, aber man konnte so viel feststellen, dass sie also sofort tot waren. Das heißt also, dass sie nicht sehr, sehr leiden mussten? Ja. Es fällt mir sehr schwer, dich zu fragen, wie dir jetzt zumute ist. Ja, also momentan kann ich es noch nicht begreifen, aber ich schätze mal, dass das morgen dann soweit ist. Bist du alleine im Moment? Ja. Hast du keinen Freund, keine Freundin, die dir so ein bisschen beisteht, auch heute Nacht? Nein, momentan nicht, weil es auch noch keiner weiß. Du hast mit niemandem gesprochen bisher? Nein, bisher noch nicht. Warum gibt es denn niemanden in der Familie, den du hättest anrufen können oder müssen, sollen? Wir können schon, aber... ich kann es noch nicht. Ich bin dazu also noch nie imstande. Weil allemal ich auch erst vor 2 Stunden zurückgekommen bin. Und ich kann es noch nicht. Was hast du jetzt in den 2 Stunden gemacht, also nachdem du zurückgekommen bist? Ich gar nichts. Ich habe mich einfach nur hingesetzt und ich wollte es begreifen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Für mich ist das eigentlich nur ein Scherz. Also ich kann es noch nicht begreifen. Wie alt waren deine Eltern? 50. Ja. Standen mitten im Leben. Hattest du von dem Unglück auch schon aus dem Radio gehört vorher? Ich habe das im Fernsehen verfolgt. Aber, Und hattest du da schon die Sorge, es könnte der ICE sein? Nein, eben nicht, weil meine Eltern eigentlich einen früher fahren wollten, aber sich dann im Endeffekt doch noch anders überlegt hatten. Mhm. Und im ganzen Jubel und Trubel habe ich ja alles vergessen, wie dazu hieß, etc., Name und so weiter und so fort. Mhm. Mir wurde es eigentlich erst bewusst, als hier die Polizei vor der Tür stand. Hast du das da überhaupt geglaubt, als die davor standen und das gesagt? Haben die gesagt, ihre Eltern sind verstorben oder haben die... Nein, die kamen ja hierher und sagten, es könnte eventuell sein. Mhm. Und deshalb musste ich ja mit nach Celle zur Identifizierung. Mhm. Und bis zum Letzten habe ich ja geglaubt, dass das eigentlich nur eine Verwechslung sein könnte, was ich aber dann als falsch rausgestellt habe. Also du hast die Gesichter deiner Eltern gesehen? Ja. Als du sie da gesehen hast und dann da wieder rausgegangen bist, was war dann? Hat man dich da noch ein bisschen betreut oder hat man dich alleine gelassen? Ja, ich musste erst mal mit auf die Polizeistation in Celle. Mhm. Und da musste ich mich erst mal beruhigen. Also ich konnte nicht mehr. Hast du geweint? Nein, noch nicht. Mhm. Weil ich da bin dazu auch noch nicht imstande. Mhm. Du hast keine Geschwister? Nein, bin alleinstehend. Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern? Sehr gut, sehr gut. Ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden. Wir haben viel Spaß zusammen gehabt in der Zeit. Sie haben dich besucht gehabt? Ja. Mhm. Wie lange, jetzt über Pfingsten, oder? Na, das war jetzt eine Woche lang. Mhm. Mein Vater hatte ja in Hannover geschäftlich zu tun. Mhm. Und meine Mutter hatte Urlaub gehabt. Und da haben sie das gleich mit einem Besuch verbunden. Mhm. Habt ihr so in der Familie schon mal über Tod gesprochen, wie das sein wird, wenn jemand verstirbt? Ja, öfters. Weil erst vor kurzem ist mein Großvater verstorben, mütterlicherseits, an dem wir auch sehr gehangen haben. Und da kommt halt dieses Thema dann auf. Ne? Mhm. Aber man macht sich ja dann in dem Moment keine Sorgen, keine Gedanken darüber, dass es aus dem näheren Kreise jemanden treffen wird. Besonders nicht die Eltern. Natürlich nicht, nein. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch so jung sind. Ja. Vermutlich auch noch recht gesund waren und fit waren. Hat man dir denn jetzt erklärt, was jetzt auch noch alles auf dich zukommt, was du organisieren musst? Und das hat man mir so einigermaßen klar gemacht. Aber, aufgenommen habe ich es meines Erachtens nicht. Und deshalb muss ich morgen da nochmal nach Celle. Du musst nochmal nach Celle? Ja. Du wirst aber deine Eltern dann nicht nochmal sehen? Nein, ich muss morgen nur auf die Polizei und dann wird dann da weiteres mit mir fahren lassen. Ich stelle mir diese Situation so unerträglich vor, wenn man in solchen Raum kommt, das kennt man ja nur aus Filmen, und muss dann einen geliebten Menschen anschauen, der da auf einer aufgebahrt liegt. Oder. Ja, es war nicht gerade ein, sagen wir mal, guter Anblick, nicht? Weil ich auch bis zuletzt gedacht habe, es wäre ein Scherz oder eine Verwechslung. Mhm. Aber es war keine Verwechslung. Mhm. Es waren wirklich diejenigen, die ich erst vor kurzem in Hannover verabschiedet hatte. Mhm. Und für mich war das in dem Moment unfassbar. Was machst du vom Beruf, Hagen? Ich bin Bäcker. Du bist Bäcker. Bist du im Moment, hast du Urlaub oder musst du noch arbeiten morgen? Nein, ich habe im Moment Urlaub. Mhm. Hast du dir jetzt schon irgendwie ein bisschen Plan gemacht, wie du die nächsten Tage anpacken wirst? Ja, ich werde eventuell, wenn ich morgen aus Celle wiederkomme, erstmal nach Hause fahren. Ganz nach Hause fahren zu meinen restlichen Verwandten. Ja. Und dann werden wir erstmal sehen, was Sache ist. Mhm. Von meiner Mutter, die Schwester, weiß auch noch nicht Bescheid. Mhm. Da liegt also noch eine große Aufgabe von mir, ihr das einigermaßen beizubringen. Hatten die beiden ein gutes Verhältnis miteinander? Ja, sehr gut. Ja. Allemal nach dem Tod ihres Vaters. Und hattest du auch ein, oder hast du auch ein gutes Verhältnis zu der Tante? Ja, eigentlich habe ich zu allen meinen Verwandten, Tanten, Onkeln etc. sehr gutes Verhältnis. Und ich weiß auch bei manchen schon, wie sie jetzt reagieren würden. Also ich glaube, letztendlich kann niemand ermessen, was in dir vorgeht im Moment. Auch ich nicht. Ich frage mich trotzdem, wie das kommt, dass du dann nicht, wenn es so einen guten verwandtschaftlichen Kontakt gibt, dass du die Tante nicht zum Beispiel angerufen hast. Und aus Angst auch vor der Reaktion? Ja, das ist schwer. Dann ist es unter Umständen einfacher, mit jemandem zu reden, jetzt wie mit mir, der mit der Familie nicht zu tun hat. Ja, das ist irgendwie beruhigend. Das ist, sich mal auszusprechen, das hilft ungemein. Und ich glaube nicht, dass ich das mit ihrer Schwester hätte machen können. Ja, weil sie wahrscheinlich direkt zusammenbricht am Telefon oder weint. Und da musst du noch stark sein, obwohl du gar nicht stark bist wahrscheinlich im Moment. Ja. Ich finde es so wichtig, Hagen, dass du in den nächsten Tagen eine Person hast, eine Bezugsperson. Gibt es denn keinen guten, besten Freund? Der doch, den habe ich schon. Ja. Aber auch da fällt es mir schwer, die Informationen rauszugeben. Also, ich weiß in dem Moment auch nicht, wie ich reagieren soll. Schießt einem da so etwas durch den Kopf, wenn man sowas Schlimmes hört, dass man selbst auch keine Lust mehr hat zu leben? Eher nicht bei mir. Also den Gedanken, den verdränge ich einfach, weil das hat einfach für mich also keinen Sinn. Das Leben muss auf eine Art auch weitergehen, davon mal abgesehen. Aber es hätte keinen Sinn. Und es hätten auch meine Eltern nicht gewollt in dem Moment. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man immer denkt in solchen Fällen, was hätten die betroffenen Menschen, also jetzt in deinem Fall deine Eltern, wie hätten die es am liebsten, wie du dich verhältst? Ne, dass einem das auch weiterhilft, dass man im Sinne des Verstorbenen handelt. Du hast natürlich recht, dass das deine Eltern nicht würden wollen, dass du dir auch selbst irgendwas antust. Lieber Hagen, ich kann dir nur mein ganz, ganz, ganz aufrichtiges Beileid aussprechen. Ich kann dir nicht helfen, aber ich kann dir das nur so sagen. Und ich möchte dir so anbieten, weil du so alleine bist jetzt, dass dich meine Psychologin gleich noch ein bisschen anruft, dass du mit ihr reden kannst. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn man mit jemandem sprechen kann. Ich frage mal in die Regie, ob die Elke frei ist. Ja. Leg mal auf und die Elke ruft dich sofort an. Ja. Ich wünsche dir für die nächste Zeit verdammt viel Kraft, Hagen. Ja, danke. Wiederhören. Ja, tschüss. Jetzt haben wir 1:32 Uhr und jetzt machen wir Pause. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute sind wir offen für alle eure Themen und eure Anrufe. Wenn ihr mich erreichen wollt, die Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 567 110. Und als Nächste begrüße ich Sabine und Sabine ist 33 Jahre alt. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe ein Problem. Mhm. Ich verkaufe seit einem halben Jahr meinen Körper. Seit einem halben Jahr? Ja. Du gehst auf den Strich? Man kann es so sagen. Ja. Warum? Was ist vor einem halben Jahr passiert, dass du das, dass du dich dazu entschieden hast? Ich hatte eine Arbeit gehabt als Geschäftsstellenleiterin und mein Chef ist dann mit den Firmengeldern durchgebrannt. Mhm. Allerdings erst ein bisschen später, nur mit dem Unterschied, ich hatte dann Schulden gemacht, weil von irgendwas musste ich auch leben. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich auf 20.000 D-Mark Schulden rumsitze, eine Familie zu versorgen habe, keinen Job bekomme. Du hast Kinder? Ja, ich habe Kinder. Wie viel? 4. 4 Kinder. Und bist verheiratet? Nein. Nein. Lebst du mit einem Mann zusammen? Wir leben nicht zusammen, wir leben getrennt, aber wir verbringen unsere Freizeit so weit, wie es geht. Mhm. Aber im Prinzip bist du eine alleinerziehende Mutter? Ja, bin ich. Also entstand da eine beruflich sehr dramatische Situation für dich und mit dem Effekt, dass du noch 20.000 Mark Schulden hast. Mhm. Und da hast du gedacht, ich gehe jetzt diesen eher härteren Weg. Bevor ich den Weg gegangen bin, habe ich eigentlich alles Mögliche versucht. Ich habe Jobs angenommen, die ich auch jetzt noch so habe. Das sind aber alles nur so eine kleinen Stundenjobs, weil ich gesagt habe, damit versuche ich mich eigentlich über Wasser zu halten. Mhm. Bloß irgendwie müssen auch die Schulden abgearbeitet werden, denn man weiß ja auch selbst, die werden immer mehr von Jahr zu Jahr, denn die Zinsen werden immer höher. Mhm. Dann kam die Entscheidung, die innerliche Entscheidung, die Überlegung, ich könnte sowas machen. Ja, ich habe lange überlegt. Wie stellt man das denn überhaupt an, wenn man sich dazu entscheidet? Hast du dich einfach irgendwo an die Straße gestellt oder wie? Nein, ich habe bei einer Agentur angerufen. Mhm. Ausgegeben hat die sich als seriöse Begleitagentur. Und ist es eine seriöse Begleitagentur? Wenn ich mit den Männern ins Bett gehe, ist es nicht seriös. Ist es nicht seriös. Aber du gehst mit den Männern ins Bett. Ich muss es, aber ich will eigentlich gar nicht. Wie, ich kann es eigentlich nicht ertragen, wenn die mich da betatschen. Wie viel verdienst du da bei denen? In der Stunde 170 Mark. Mhm. Und kommst dann so pro Woche auf, wie hoch ist dein Verdienst? Es kommt drauf an, ich kann es nicht ständig tun. Mhm. Denn ich bin ja auch so ein Mensch und ich muss das auch geheim halten vor den Kindern, vor meinem Partner, vor allem das, was mich umgibt. Mhm. So, dass es mir eigentlich nur so 2-3 Stunden, wenn überhaupt, am Tag möglich ist. Es reicht gerade für meinen Lebensunterhalt. Also du machst jetzt gar nicht die große Kohle, die du dir da erhofft hast? Nein. Das heißt, im Prinzip könntest du auch was ganz Normales machen? Wenn man so nimmt, ja, aber ich krieg nichts. Wenn man 4 Kinder hat und eines meiner Kinder ist auch schwer krank, ja, kriegt man keinen Job mehr. Ist mir verraten. Wie schlimm sowas zu hören von einer Frau, einer 33-jährigen Frau. Das ist aber leider so. Mhm. Das ist die Realität. Mhm. Ich wollte es nicht wahrhaben. Mhm. Was hast du gelernt? Was für eine Ausbildung hast du? Ich habe vieles gelernt. Hast du einen Abschluss in irgendetwas? Ja, ich habe auch studiert. Das studiert auch? Ja. Mit Abschluss? Mit Abschluss. Was hast du studiert? Sozialpädagogik. Sozialpädagogik. Mhm. Aber es hat mir ja alles nichts gebracht. Mhm. Sabine, du tust da jetzt etwas, was ganz wider deine Natur ist. Ja, vor allen Dingen, ich kann meinem Partner nicht mehr richtig ins Gesicht sehen. Mhm. Er fragt dann immer zu nach, was mit mir los ist. Aber ich weiß genau, wenn ich ihm das sage, dann ist alles vorbei. Mhm. Was wäre denn jetzt, was würde passieren, wenn du sagst, ich mache das nicht? Was passiert dann? Du hast 20.000 Mark Schulden, okay. Dann kann ich den Lebensunterhalt für mich und meine Kinder nicht mehr bestreiten. Mhm. Wäre das so dramatisch? Ja, für mich schon. Was ist dramatischer, diesen Lebensunterhalt, diesen Standard nicht zu halten oder weiter auf den Strich zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich finde, ich bin immer der Auffassung, dass man nie etwas tun sollte, was einem so gegen den Strich geht. Weil du da dich und deine Seele mit zerstörst. Ich habe aber Verantwortung übernommen den Kindern gegenüber. Ja, und den komme ich doch nicht nach. Du hast Verantwortung übernommen. Und wenn du dich kaputt machst, wenn du dich selbst zerstörst, trägst du eben, dann machst du genau nämlich das kaputt, was du gerade gesagt hast. Du trägst keine richtige Verantwortung mehr. Also es gäbe sicherlich eine ganze Weile eine Durststrecke. Ich kenne deine Situation jetzt nicht im Einzelnen. Trotzdem möchte ich nicht glauben, dass du die Hoffnung aufgibst, vielleicht dann doch noch was anderes zu finden. Das müsste über den Teufel zugehen, wenn du nicht irgendwas anders finden willst. Das gibt's nicht, das glaube ich nicht. Nein, das darf nicht... Das ist aber so, ich war schon zu so vielen Vorstellungsgesprächen und jedes Mal, wenn es dann hieß, ich habe Kinder und bin eigentlich alleinerziehend, dann hieß es bloß immer, was nützt uns ihre Qualifikation? Sie können den Arbeitsmarkt nicht standhalten. Was wird, wenn die Kinder krank werden? Ich kriege doch gar keine Chance geboten. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe versucht, Versicherungen zu verkaufen, Kosmetik, und ich bin dann auch stundenweise dann abends noch putzen gegangen. Ich bin mitten in der Nacht dann noch aufgestanden, bin stundenweise arbeiten gegangen. Aber da wurde immer nur die Gutmütigkeit von mir auch genutzt. Aber das half mir nicht. Du hast gerade gesagt, dass du den Lebensstandard nicht halten kannst. Wenn du das jetzt nicht machst, wenn du vielleicht erstmal von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld leben müsstest, wie hoch ist denn euer Lebensstandard? Was macht den denn aus? Ich bekomme ja Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, aber das reicht vorne und hinten nicht. Mhm. Also ihr habt jetzt keine besonderen Luxussachen um euch herum. Darauf will ich jetzt hinaus. Also es ist ein ganz normaler Haushalt. Ja. Und ihr müsstet euch wahrscheinlich dann unglaublich zusammenreißen, wenn ihr nur von den staatlichen Unterstützungen leben solltet. Ja. Ich leiste mir schon nichts. Ich kann mir ja nichts leisten. Ich muss alles den Kindern geben. Gibt es denn dann nicht jemanden? Ich will es einfach nicht glauben. Ich will es einfach nicht wahrhaben, dass das der einzige Ausweg ist. Ich habe nichts gegen den Beruf der Prostituierten. Aber wenn man das mit solchem Widerwillen macht, ist es völlig falsch. Dann darf man das nicht machen. Gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit, vielleicht in dem Milieu eben zu einer seriösen Begleitagentur zu gehen? Dass du halt die Herren begleitest? Es gibt keine Agenturen mehr, die begleit sind. Begleitagenturen, die seriös sind. Das gibt es nicht mehr. Ich habe es ja versucht. Ich habe dann auch umgehorcht, wer wirklich seriös ist, wo ich nicht so weit gehen muss, aber alle verlangen sie es. Sabine, ich kann natürlich keine gute Berufsinformationsberatung machen, ist ja völlig klar. Ich kann das nur so von meiner Meinung her sagen, dass ich unterstreiche das nochmal ganz massiv. Mach das nicht, wenn du dich dabei so unwohl fühlst. Mach es nicht. Beiße in den sauren Apfel, dass du eine Weile dann irgendwie wirklich, dass dir da auf dem Zahnfleisch geht, aber mach es nicht. Möchtest du auch nochmal mit meiner Psychologin gleich sprechen? Ja. Das wird nur noch ein bisschen dauern, weil die Elke mit dem Hagen im Moment telefoniert, und das ist auch sehr wichtig. Das ist wichtiger, ja. Aber wir werden dich nicht vergessen und dich auch noch zurückrufen. Okay? Okay. Liebe Sabine, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Olaf, und Olaf ist 29 Jahre alt. Ja, richtig. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Olaf. Erstmal möchte ich jetzt aktuell im Anlass allen Beteiligten, die eventuell Angehörige bei dem Sohnglück verloren haben, meine tiefste Betroffenheit aussprechen. Aber das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist also ganz was anderes. Mhm. Und zwar geht es darum, ich wurde also vor ungefähr 2 Stunden von dem Mann meiner Freundin in Flagranti erwischt und mache mir ganz große Sorgen, dass da die Familie auseinandergerissen wird. Moment, du bist von dem Mann... Deine ja, ich habe also eine Freundin, ja, und die ist verheiratet mit dem Fahrer. Ja. So, und er sollte normalerweise planmäßig erst Freitag von seiner Tour kommen. Mhm. Und darauf haben wir uns alle eingestellt. Mhm. Ja, wir haben uns heute getroffen. Und, du und deine Freundin? Ja, richtig. Mhm. Bei ihr zu Hause. Ja. Und wir waren noch so ein bisschen zugange. Ja, und gerade so im schönsten Augenblick kam der Mann die Tür ran und der wich schon voll. Also ganz klassisch, wie im Film? Ja, original wie im Film. Wie im Original. Und was ist da passiert? Ja, und er hat also erstmal ganz komisch gestanden, geguckt, hat also gesagt, er kann ja wohl nicht wahr sein, ich glaube das ja wohl nicht, was hier abgeht. Also ihr lagt im Bett? Ja, wir lagen im Bett. Und er hat mich sofort gepackt, mich rausgeschmissen. Und ich war ein bisschen in Panik jetzt, ich hätte nur meine Jeans gegriffen. Und ja, hab die eben um Treppenhaus angezogen, bin erstmal gerannt, weil er auch hinter mir gerannt ist. Mhm. Ja, dann habe ich noch ein bisschen gelauscht am Fenster, weil die wohnen Parterre im Erdgeschoss. Und da war eine Schreierei und der hat sie geschlagen und alles. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich machen soll. Ne? Ich mache ganz große Sorgen. Du hast Sorgen, dass er deiner Freundin etwas antun könnte? Ja, also weil er auch für Gewaltausübung bekannt ist. Ne? Was? Das ist halt? Für Gewaltausübung. Dafür ist er bekannt? Mhm. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich kann ja nicht da anrufen, ich kann ja nicht hinfahren. Was soll ich machen? Mhm. Was hast du genau gehört, als du da gelauscht hast? Ja, so geschrieben, von wie du alte Schlampe und ja, alles mögliche in der Kategorie. Mhm. Ja, und der hat sie ja so geschlagen und sie schrie dann Aua und hat geweint. Und hat er sie früher auch schon mal geschlagen? Ja, sicher. Das hat er gemacht. Mhm. Ja. Mir schießt gerade spontan durch den Kopf, ruf die Polizei an, erzähl denen das. Ja, aber die kommen ja nur dann, wenn irgendwas Definitives vorliegt. Wenn ich ihnen jetzt erzähle, das war vor 2 Stunden, dann sagen die ja, okay, sie haben sich beruhigt und... Mhm. Ich weiß es nicht, ob die so reagieren, weil das ist ja ein Fall, wo ein berechtigter Verdacht besteht, dass da irgendetwas, dass da ein Unheil entstehen könnte oder schon entstanden ist. Ich laufe in meiner Wohnung auf und ab, warte auf Telefongespräche, überlege, ob ich da hinfahren soll, dann denke ich vielleicht eben einen Anruf da. Also ich glaube, das Hinfahren nutzt überhaupt gar nichts. Damit machst du ihn noch wütender und streust dann noch was in die Wunden rein. Das ist, glaube ich, das Falscheste überhaupt. Ich würde bei der Polizei anrufen, mich auf jeden Fall beraten lassen, was man da machen kann und ob man da überhaupt jetzt irgendwie initiativ werden kann. Also meinst du, ich will auf jeden Fall beraten, für mich irgendwas tun? Ich bin sicher. Also wenn sie das nicht machen, dann natürlich, auf jeden Fall. Welche Vortun nach dem Gespräch? Also würde ich dir raten, auch für deine Beruhigung, weil du hast ja nur Sorge, dass er... Es geht ja definitiv nicht um mich erstmal. Nein, es geht um die Freundin. Es geht ganz, dass er dem Mädel irgendwas antut. Ja, ne? Oder dass er sie schlägt oder verletzt oder weiß ich was. Oder dass da im Moment vielleicht sogar was Schlimmes passiert. Ne? Weil sind noch 2 Kinder im Spiel, die da mit in der Familie leben, mit dem Haushalt leben. Ne? Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich mache mir die dollsten Vorwürfe und dollsten Geschichten jetzt in meinem Kopf, die ich mir ausmale. Mhm. Kann auch alles ein bisschen Spinnerei sein. Vielleicht übertrieben, aber naja, man denkt immer das Schlimmste. Ne? Pass auf, wir beenden das Gespräch und du rufst direkt mal bei der Polizei an. Jürgen, herzlichen Dank. Ja, alles Gute. Klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt ist Lars am Telefon. Hallo? Lars, 24? Jupp, hallo, ja. Domian. Guten Morgen. Hallo, Lars. Ich wollte ein bisschen was, erstmal mein herzliches Beileid allen Betroffenen zum Zugunglück. Dem Anrufer vorhin hoffe ich, dass seine Freundin nicht betroffen ist. Mhm. Und ich wollte mal was erzählen, und zwar auch zum Zugunglück, und zwar vom Helfer aus gesehen. Bist du Helfer? Ich bin ehrenamtlich, ich mache keine Bundeswehr, ich bin 8-2 befreit, das heißt beim Katastrophenschutz, beim Roten Kreuz, fahre ehrenamtlich im Rettungsdienst mit. Warst du heute bei der ganzen, in die Sache auch involviert? Nee, ist ein bisschen weit weg. Ich komme aus Ulm. Ja. Ich war allerdings vor ungefähr 2 Jahren bei dem schweren Busunglück in Donaueschingen dabei. Ja. Hab damals allerdings wenig gesehen. Ich bin als dritter Mann mitgefahren, praktisch so als Praktikant. Mhm. Und wir haben damals nur einen Verletzten von der Feuerwehr übernommen. Mhm. Was ich damals hinterher mitbekommen habe, ist gerade Feuerwehren, die haben ja sehr viele junge Mitglieder. Und die verkraften sowas eigentlich überhaupt nicht. Mir ging das damals auch sehr an die Nieren. Ich habe das heute mir gedacht, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Was für eine unglaublich schwierige Aufgabe und psychische Belastung das auch für die Hilfskräfte, für die Helfer. Ja, genau. Ist. Dieses Unglück ist ja so schlimm, dass die teilweise ja wirklich völlig wahrscheinlich unkenntlich sind, die Menschen. Ja. Hast du mitbekommen, wie das dann gewirkt hat bei den Helfern? Nein, noch überhaupt nicht. Mhm. Ich auch nur, was so aus dem Fernsehen durchsickert. Nee, ich meine, bei das, was du damals erlebt hast. Ja, auf jeden Fall. Das ist so weit gegangen. Ich weiß von vier Fällen, wo jüngere Helfer der Feuerwehr hinterher Selbstmordversuche begangen haben. Weil sie das nicht haben verarbeiten können. Weil die es absolut nicht verarbeiten können. Mhm. Der eine davon hat es dann in Anführungsstrichen beim dritten Versuch geschafft. Der hat also praktisch 3 Selbstmordversuche begangen. Und so geht es eigentlich jedem Helfer. In dem Moment, wo man dort steht, schaltet man praktisch komplett ab. Aber hinterher kommt es dann alles. Ja, genau. Man kennt in dem Moment sein Programm. Man weiß, was man zu tun hat. Und versucht jetzt gar nicht denken. Ich weiß, ich Lars, ist es denn nicht so, dass diese Helfer, aus welchen Gruppierungen sie nur kommen, dass die auch vorher psychologisch geschult werden, mit so etwas umzugehen? Oder ist das nicht der Fall? Nein, ist das nicht der Fall? Also sie werden nur praktisch geschult, wie man medizinisch Erste Hilfe leistet und sowas. Man weiß in dem Moment, okay, bei der Verletzung hast du das zu tun, bei der Verletzung das. Mhm. Dann kommt es ganz stark darauf an, je nach Bundesland gibt es sowas wie einen Notfallnachsorgedienst, der dann auch für die Helfer da ist, der dem Helfer hilft, damit fertig zu werden. In manchen Gegenden gibt es sowas nicht. Da heißt es dann hinterher, tja, tut mir leid, du bist Helfer, sieh, wie du selber damit fertig wirst. Da ist man praktisch hingefahren, hat den Menschen geholfen, dann ist man vom Bild verschwunden und vergessen. Ja. Ist das so, dass du deshalb vielleicht selbst richtig Angst hast, nochmal in so einen sehr schlimmen Einsatz geschickt zu werden? Das hat man selbst vorher. Mhm. Das ist, also das jetzt in Eschede ist praktisch der Albtraum. Mhm. Ja. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Lieber Lars, unsere Sendung ist in ein paar Sekunden zu Ende. Ja. Schön, dass du noch durchgekommen bist. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss, Lars. Tschüss. In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sind morgen wieder da im Radio um 1 Uhr und auch im Fernsehen um 1 Uhr. Gute Nacht. Bis morgen.